Bitteschön. Guten Tag. Ja, guten Abend. Mein Name ist Kesar Göktaş. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich kurz Ihre persönlichen Daten notieren. Wie ja. heißen Sie denn? Ich heiße Peter, Peter von Nordeck. Nordeck. Drei Namen. Peter ist der Vorname. Ja. Und dann der Hauptname Nordeck. Nordeck. Könnten Sie Ihr Nachname langsam buchstabieren? Ja, N-O-R-D-E-C-K. Nordeck. E-C-K. C-E-C-K. I wie Emil? Emil Cäsar ja. Kurt. E-C-K. Okay. Nordeck. Peter, sind Sie Herrsch, ja? Sind Sie ein Mann? Ja, okay. Herr Nordeck, wie alt sind Sie? 61 Jahre. Okay, wann genau sind Sie geboren? Am 26. Juni 1961. Juni 1961. 61, ja, okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,86 Meter groß und wiege 95 Kilo. Okay. Herr Nordeck, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, okay. Wie ist Ihre Familienstand? Verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, zwei. Okay. Okay, Herr Nordeck, was kann ich für Sie tun? Was für dich? Ich heiße ja. von Nordeck. In Deutschland gibt es von, V-O-N. Ja. Ein neues Wort, Nordeck, von Nordeck. Von Nordeck, ja. Das ist ja Ihre Nachname. Okay. Jetzt, ich habe klar verstanden, von Nordeck. Herr okay. von Nordeck, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe seit zwei Stunden ganz starke Kopfschmerzen. Zwei Stunden. Und ich kann auch ganz schlecht irgendwie sprechen. Das Sprechen fällt mir auch schwer. Sprechen Sie deutlich? Oder wegen Ihrer Kopfschmerzen könnten Sie nicht sprechen? Meine Stimme ist so, geht so schwer. Ich kann nicht richtig, normal spreche ich flüssiger und schneller. Okay. Zwei Stunden, ganz starke Kopfschmerzen. Früher hatten Sie die gleiche Beschwerden? Sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Okay. Ja, zuerst, ich möchte ein paar Dinge machen, zum Beispiel Ihre Oxygen, ja, Blut, Stoff. Sauerstoff, ja, Entschuldigung, Sauerstoff, Sättigung messen und Blutdruck messen und EKG durchführen. Danach machen wir weiter. Okay. Okay, jetzt habe ich etwas gemacht. Entschuldigung. Ja, von Nordeck können wir jetzt weitermachen. Ja. Sie haben gesagt, seit zwei Stunden ganz starke Kopfschmerzen haben und undeutlich sprechen. Gibt es andere Beschwerden, zum Beispiel Kraftlosigkeit in Ihren Armen oder in Beinen? Nee, habe ich nicht. Aber mir ist sehr übel. Und ich habe auch dreimal erbrochen. Okay. Einmal erbrochen. Dreimal. Okay. Okay. Und gibt es sonstige Schmerzen in Ihrem Körper, außer Kopfschmerzen? Nee, der Kopf. Die Schmerzen habe ich im Kopf. Ich kann auch nicht richtig sehen. Ich sehe alles etwas verschwommen, undeutlich. Okay. Haben Sie Schwierigkeiten beim Sehen? Ja, ich kann nicht richtig genau scharf sehen jetzt seit 2 Stunden. Ja, ich denke, das ist ein Fall. Ja. aber ja, etwas gemacht, aber ich bin nicht sicher, dass genug ist. Ja. Okay, aber wir haben ja schon etwas untersucht, Sauerstoff und Aha, Blutdruck, ja, Blutdruck. Ja, okay. EKG. Okay, EKG, ja. Manche Dinge haben wir schon gemacht. Okay, und gibt es sonstige Dinge, zum Beispiel Taubheitsgefühl, Kribbeln in Beine, Arme? Nein, habe ich nicht. Könnten Sie deutlich oder könnten Sie laufen einfach ohne Hilfe? Jetzt könnten Sie, ja, Ja, können Sie laufen? laufen kann ich, aber ich bin unsicher wegen dem Schwindel und wegen der Übelkeit. Und deswegen laufe ich jetzt nicht so gerne. Okay. Okay. Herr von Nordsicht, okay. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Blutfettwerte. Ja, ich habe hohen Blutdruck. So seit 10 Jahren. Und dann nehme ich auch Medikamente Ja, von welchen Medikamenten nehmen ein. Moment, ich muss überlegen. Ich habe meinen Zettel vergessen. Bisoprolol nehme ich. Morgens eine und abends eine, aber ich weiß jetzt die Stärke nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Okay, danach gucken wir nochmal. Dann nehme ich Okay. noch Candesatan. Kann sie weiter? Das weiß ich, die Stärke 8 Milligramm. 8 Milligramm, ja, okay. Eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Okay, ansonsten nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Und sonst nehme ich noch ein Mittel für den Blutdruck ein. Das heißt, schwierig, irgendwas mit Hydrochloro. Oh, ich weiß es nicht genau. Eine Hydrochloro, Tablette. Thiazid. Eine Tablette morgen. Ja, okay, eine Tablette morgen. Aber wie viel Milligramm wissen Sie nicht? Nein, meine Frau kommt hinterher, die bringt alle Sachen mit und auch den Okay. Medikamenten. Okay, ich verstehe. Sind Sie selbst ins Krankenhaus gegangen, gekommen oder vom Rettungsdienst mitgebracht wurden? Ich bin mit dem Taxi gefahren. Mit Taxi gefahren, okay. Okay, sonst gibt es eine andere Krankheiten, Zuckerkrankheit, Blutfettwerte, Nein, die Blutfette sind etwas erhöht, aber da habe ich bisher mich noch nicht dazu entschließen können, ein Medikament zu nehmen. Okay, keine Medikamente nehmen Sie. Erdbeeren vertrage ich nicht und Erdbeeren. Kiwi-Früchte. Sonst vertrage ich alles. Kiwi, Erdbeeren. Okay. Ich habe nichts gefragt, aber Sie haben etwas gesagt, ja. Ja, Okay. Erdbeeren und Kiwi vertrage ich nicht. Okay. Herr von Nordic, wo sind Sie jetzt? Wo ich jetzt bin? Ja, ich glaube hier im Krankenhaus, in der Aufnahme. Ja. Krankenhausaufnahme, ja, okay. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch. Ja, okay. Okay. Okay, das ist gut. Und sind Sie schon einmal operiert? Ja, ich bin operiert worden an der Gallenblase vor 10 Jahren wegen Gallensteinen. 14, ja, Gallenstein, okay. Und als Kind, da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt, 9 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich eine Blinddarmoperation. Sind Sie gegen Corona und gegen andere wichtige Krankheiten, Hepatitis A, B oder Kinderkrankheiten geimpft? Ja, Corona-Impfungen habe ich 3 Impfungen gehabt. Ich hatte auch im März eine Corona-Infektion. Die ist aber gut, die ist aber gut verlaufen. Das, Okay, das ist sehr gut. Okay, ich mache ja. weiter. Kann das damit zu tun haben, weil es heute ja so heiß ist? Ich war heute etwas spazieren und in der Sonne, aber das habe ich bisher immer gut vertragen. Können die Kopfschmerzen daherkommen, von der Sonne? Ja, natürlich, das kann sein. Und Okay. Sie haben hohe Blutdruck. Ja. Vielleicht, das kann auch Okay. wegen hoher Blutdruck Ja. sein. Und gibt es Probleme beim Augen? Ich meine, leiden Sie an grauen oder grünen Star? Nicht grauen, aber Nein, grünen Star. ich war das letzte Mal allerdings vor 2 Jahren beim Augenarzt. Da war alles in Ordnung. Da sagte er, ich sollte aber schon alle 1, 2 Jahre zur Kontrolle kommen. Aber das muss ich jetzt auch noch mal machen. Ich verstehe. In Ihrer Familie gibt es wichtige Erkrankungen. Ich meine gleich Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Blutfettwerte oder andere Probleme. Mein Vater, der ist 87 Jahre alt, der leidet auch an hohem Blutdruck und er hat auch eine Herz-Kranzgefäß-Erkrankung. Und meine Mutter, die ist 85 Jahre alt, die hat eine chronische Bronchitis. Haben Sie Geschwister oder gibt es Krankheiten beim Geschwister? Einen Bruder, der ist 58 Jahre alt, der hat auch etwas erhöhten Blutdruck. 58 Jahre alt, erhöhen. Okay. Okay. Gibt es andere Geschwister? Nein. Ihre Kinder sind gesund? Sind Ihre Kinder gesund? Kinder sind gesund, die leben aber nicht mehr bei uns zu Hause, die wohnen in anderen Städten. Ja, das ist normal, ja. Unsere Kinder möchten andere Leben Ja. ja, erledigen. Okay. Und haben Sie Fieber? Nein, glaube ich nicht. Nee. Gibt es Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen? Normalerweise nicht. Aber jetzt mit diesen Kopfschmerzen, glaube ich, könnte ich nicht schlafen. Nicht schlafen, okay. Wie ist Ihr Appetit? Leiden Sie an Appetitlosigkeit? Nein, mein Appetit ist gut. Mein Arzt sagt immer, ich habe etwas zu viel Gewicht. Ich muss Ja, ein bisschen. 4 Kilo Gewicht abnehmen schon. 4 Kilo Gewicht abnehmen. In welchem Zeitraum? Nein, das sagt mein Arzt. Ich sollte Ah, abnehmen. ja, Entschuldigung. Ja, okay. Ich habe nicht abgenommen. Ich nehme in der Regel Okay. tendenziell immer etwas zu. Sie wünschen, okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, ich habe voriges Jahr eine Darmspiegelung machen lassen, Vorsorge-Darmspiegelung, die war in Ordnung. Darmspiegelung, alles war gut, okay. Okay, rauchen Sie? Ja, ich rauche. Seit Eine wann? Packung am Tag. Das schon ziemlich lange, 40 Jahre. 40 Jahre. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, nur an Alkohol trinke ich, wenn dann nur Bier. Kein Schnaps, kein Wein, nur Bier. Manchmal eine, manchmal auch 2 Flaschen am Tag. Und das ist eine persönliche Frage. Das ist nicht eine persönliche Frage. Nehmen Sie nicht persönlich. Routinefrage, Entschuldigung. Ja, Nehmen Sie Drogen? Nein. Okay. Sie haben gesagt, Kiwi gegen Kiwi und Erdbeeren oder Kiwi und Erdbeeren trägen Sie nicht. Gibt es sonstige Allergien Nein. Gegen etwas? Nee, nur gegen Erdbeeren und gegen Kiwi. Okay, Herr von Nordic, ich habe alle wichtige meinerseits alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie sonst etwas dazu hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Also schon, was kann das denn sein? So was habe ich noch nie gehabt. So der kam ganz schnell und ganz heftig. Also so stark habe ich das noch nie erlebt. Ja, ja, Sie haben völlig recht. Das ist eine wichtige Situation. Das kann eine wichtige Situation sein, aber das ist sehr früh, etwas genau zu sagen. Okay. Deswegen, wegen Ihren Beschwerden, sollten Sie ein bisschen erstmal bei uns bleiben, damit wir ein paar Untersuchungen durchführen können. Okay. Danach wir können sofort nochmal sprechen bei Ihnen. Okay, gut, können wir so machen. Ja, okay. Gut. Das ist ein Notfall, ich denke, aber neurologischer Notfall natürlich. Nein, nein, ist gut, ich habe das verstanden, es ist ein Notfall, ja. Ich habe viele Fragen. Ja. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob Sie stehen, sitzen oder Kopfbewegung? Stehen oder sitzen, finde ich, ist kein Unterschied, aber ich bewege ungern meinen Kopf. Das mache ich nicht gerne, das verstärkt den Schmerz. Okay, bitte sagen oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen am stärksten sind. Ja, am stärksten sind sie so hier im Hinterkopf, hier hinterm Ohr. Und das ist so sehr, als ob jemand, jemand was rausdrücken will aus dem Kopf. Okay, Dankeschön. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf, drückend, pulsierend oder pochend? Sind doch mehr dumpf. Dumpf, okay. Drückend und ganz stark. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen entsteht? Oh, ich glaube 9. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Das Bewusstsein habe ich nicht verloren, aber manchmal habe ich den Eindruck, weil mir so stark schwindelig ist und so übel ist, und ich kann auch nicht so richtig sprechen, dass ich so kurz davor bin. Okay. Haben Sie regelmäßig Ihren Blutdruck gemessen? Ja, früher habe ich häufiger gemessen, aber in letzter Zeit war der Blutdruck eigentlich immer ganz gut. Ich habe das letzte Mal vielleicht vor einer Woche gemessen. Wie hoch war Ihr letzter Blutdruck? Auch der war so bei knapp 150, glaube ich, 150 auf 90, da müsste ich in meinem Apparat nachgucken, da wird das immer gespeichert, aber der Apparat ist zu Hause. Sie haben gesagt, dass Sie dreimal erbrochen haben. Ja. Ich habe erbrochen so schnell oder langsam auftreten? Es kam relativ schnell. Schnell. Wie sieht Ihre Erbrochene aus? Ja, es waren noch etwas Speisereste vom Frühstück, aber kein irgendwie ganz normal. Also da war jetzt nichts Blutiges oder so, so schleimig, gelblich. Noch etwas, gibt es bestimmte Auslöser nur Sommer? Gibt es bestimmte Auslöser? Auslöser für den Kopfschmerz? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ja ein bisschen gedacht, vielleicht ist es heute die starke Sonne gewesen. Aber normal habe ich das bisher immer gut vertragen. Sonne. Okay, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Gut, machen wir noch so ein paar Minuten, dass Sie noch etwas schreiben und dann kommt der Oberarzt. Okay? Meine Kollegen vier Fragen gestellt, aber Kessel hat diese Fragen gestellt. Zum Beispiel haben Sie ungewollt Wasser lassen. Sie haben gesagt, nein, haben Sie Lähmung? Sie haben gesagt, nein. Können Sie Ihre Finger und Füße bewegen? Das kann ich alles. Ganz gut. Trinken Sie genug Wasser? Trinken Sie genug Wasser? Trinken Sie genug Wasser? Wasser? Wasser? Ja. Ja. Habe ich heute, glaube ich, bisher genug getrunken. Also haben Sie Durstgefühl? Ja, bei der Wärme habe ich immer etwas Durstgefühl, das stimmt schon. Jetzt habe ich auch etwas Durstgefühl, weil ich habe jetzt die letzte Stunde gar nicht getrunken, weil ich mich erbrochen habe. Da war mir nicht, wollte ich nichts trinken. Dankeschön. Vielen Dank. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ja. Noch ein paar Minuten. Ya, yeah, aksın. Entschuldigung, Mahmut abi, eko duyuyorum ben de. Benden eko. Mi geliyor eko? Yani yankılanıyor. Şu anda yankılanıyor mu? Ama şu an hayır. Şu an biraz önce hoca da oldu ama şu anda yok herhalde. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde gerne einen neuen Patienten berichten. Passt es Ihnen gerade? Ja. Ja, Peter von Nordic ist ein 61-jähriger Patient, der sich wegen starken Kopfschmerzen Kopfschmerzen bei uns vorgestellt hat. Okay. Und seit wann hat er die Kopfschmerzen? Seit vor Stunden. Zwei Stunden. Seit zwei Stunden. Er berichtet, dass er könne nicht deutlich sprechen. Er habe Übelkeit und er hat dreimal erbrochen. Kraftlosigkeit, Taubheitsgefühl wurden verneint. Ja. Er erwähnt, dass er nicht sehr gut sehen könne. Okay. Hat er so einen Schmerz schon mal gehabt oder ist das zuerst erstmalig? Erstmal hat er gesagt. Mhm. Ich habe gefragt und er hat erstmal gesagt, ja. Mhm. Haben Sie die Vitalparameter überprüft? Blut? Ja, wir haben schon etwas überprüft. Bluthochdruck, Sauerstoffsättigung und EKG. Okay, gibt es beim Blutdruck Auffälligkeiten? Nein, ich denke. Ja, oder keine Informationen habe ich jetzt. Aber Sie haben den Blutdruck gemessen? Ja, wir haben gemessen. Also, wir gehen davon aus, der Blutdruck ist recht normal. Nicht normal, okay. Das ist gut. Okay. Hat der Patient Risikofaktoren? Ja, natürlich. Hangi borulduğunu gösterdi mi? Neyi? Hatta sipariş falan mı yapsın mı dedi? Ne dedi? Ölüşüm dedi. Demedi. Göster. Ja, ja, ja, ja, natürlich gibt es ein paar Risikofaktoren, zum Beispiel arterielle Hypertonie ist seit 10 Jahren bei dem Patient bekannt. Okay. Und auch in ihrer Familie, Bruder und Vater gibt es auch arterielle Hypertonie bekannt. Okay, gut. Und ja, er ist Rauhersch. Gibt es eine Verdachtsdiagnose bei Ihnen? Ja, natürlich. Klinik, Anamnese und Klinik deuten am ehesten zerebrale Infarkt hin. Ich habe das letztlich nicht verstanden. Okay. Anamnese und Klinik deuten am ehesten auf zerebrale, zerebrale Impact hin. Schlaganfall. Okay. Und das erklärt das diesen ganz starken Kopfschmerz, diesen schlagartigen Kopfschmerz ausreichend? Ja, das kann sein. Okay. Das ist ein drillende Notfallsituation. Ja. Und was kommt differentialdiagnostisch in Betracht? Differentialdiagnostisch zum Beispiel, das kann auch Glaukomkrise sein. Ja, hypertone Krise, ja. Aber wir haben den Blutdruck gemessen und der Blutdruck ist normal. Ja, normal. Aber ich meine, zum Beispiel, seit 2 Jahren geht der Patient nicht beim Augenarzt. Okay, also ein Glaukom. Glaukom-Notfall, das kann auch sein. Oder also Hirnentzündung, Meningitis. Hat der Patient einen Meningismus? Ja, okay. Hat er eine Nackensteifigkeit oder hat er darüber berichtet? Mhm. Nicht. Eine hypertone Krise scheidet ja eigentlich aus, weil der Blutdruck ist ja weitgehend normal gemessen worden. Ja, okay. Mhm. Okay. Eine wichtige Differentialdiagnose haben Sie noch nicht genannt. Das ist die Subarachnoidalblutung. Und die Subarachnoidalblutung zeigt ja einen ganz plötzlichen Beginn mit einem heftigsten Kopfschmerz. Beim Infarkt, Apoplex, gibt es sicherlich auch einen heftigen Kopfschmerz mitunter, aber längst nicht so als Leitsymptom. Okay. Mhm. Also, ja, Blutung. Gut. Okay. Mhm. Okay. Also da müssen wir sicherlich jetzt als erste diagnostische Maßnahme eine Bildgebung machen des Schädels. Ein CT oder MRT. CT geht wahrscheinlich schneller, um zu schauen, wie sieht die Gefäßsituation aus. Gibt es Hirndruckzeichen eventuell auch? Okay. Wo ist ein Hirndruck? Normalerweise entwickelt sich etwas langsamer als bei diesem Patienten, der dann den Schmerz ja ganz schnell bekam. Also schlagartig war das ja ein Ereignis, ein Akutereignis vor 2 Stunden. Mhm. Ja, okay. Insofern fürchte ich, dass vielleicht das eher Richtung einer Subarachnoidalblutung gehen kann. Also CT-Untersuchung, Kreislaufüberwachung, um da jetzt akut auch eine Diagnostik zu machen. Was im Anfang bei der Anamnese Sie vergessen haben, der Kollege hat das nachgefragt, war die Schmerzintensität, VHR. Ja, genau. Weil ich immer wieder sage, ich habe so einen starken Schmerz. Ja. Ja, ja. Mhm. Natürlich kommt differentialdiagnostisch aufgrund des heutigen heißen Wetters eventuell auch eine akute akute Hitzesymptomatik in Betracht in Richtung eines Sonnenstiches oder eines Hitzschlages. Der Hitzschlag zeigt manchmal ja auch solche Symptome, muss man differentialdiagnostisch abgrenzen. Auch das sind natürlich Notfallsituationen. Mhm. Bei der Schilderung der Beschwerden versuchen Sie, mehr medizinische Fachausdrücke einzusetzen. Sie haben gesagt, der Patient hat Schwindel und hat Erbrechen. Da hört der Oberarzt gerne die Fachausdrücke, Vertigo, Nausea, dass Sie daran denken, dass Sie das mit einbauen. Sie hätten mir noch mehr erzählen können, aber ich als Oberarzt sehe eine Dringlichkeit, dass der Patient jetzt schnell diagnostiziert wird. Natürlich hätten Sie sagen können, er hatte eine Gallenoperation, eine Cholezystektomie und eine Appendektomie. Also diese Fachausbegriffe sind sinnvoll, dass Sie die dann bei der Oberarztvorstellung dann zumindest nennen können. Ja? Okay. Aber ich fand sehr gut, dass Sie gleich zu Anfang gesagt haben, oh, das kann oder ist ein Notfall. Normalerweise würden Sie jetzt anders vorgehen. Vitalparameter überprüfen, Blutdruck messen, SpO2, EKG und dann die andere Anamnese später machen. Ich denke, das war alles sehr gut, sodass Sie da sehr umsichtig schon gehandelt haben. Oder vielleicht dann auch sagen, ich rufe jetzt dann, nachdem ich das so gemacht habe, vielleicht gleich den Oberarzt, würde ich dann rufen. Aber Sie sollen ja auch üben, die Anamnese zu erhellen. Ja, genau. Aber das haben Sie, denke ich, sehr gut gelöst. Ja, danke schön. Okay. Also nochmal dran denken, medizinische Fachausdrücke. Es geht ja nicht darum, wer jetzt recht hat mit der Diagnose, sondern dass Sie versuchen, eben die medizinischen Fachausdrücke vom Patienten, von der Patientensprache in die Fachsprache rüberzubringen. Und das wird, glaube ich, in diesen Prüfungen ja auch gewünscht. Ja, genau. Sie haben ja recht. Dankeschön. Ja.